Ja, bonjour. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine wirkliche Texte über Schlager geschrieben, aber ich habe eine französische Rengaine mitgebracht, was im Prinzip die Schöne. Also ich habe nachgesehen, es ist die Übersetzung für Schlager in die Französisch. Es sind natürlich nicht dieselben Lieder, die darunter bezeichnet werden, aber wie dem auch sei. Ich habe auf jeden Fall einen Text mitgebracht von Jacques Prévert und ich habe ihn aufgeschrieben und dann von einer guten Freundin übersetzen lassen in einen Akzent, in einen Dialekt. Ich glaube, es ist eine Art ostösterreichischer Akzent hier irgendwo bei der Grenze zu Tschechien. Ich weiß nicht mal so genau. Genau, und ich werde, denke ich, einfach den französischen Text lesen und dann die Übersetzung, damit sie auch verstehen. Ich denke, die ZuhörerInnen, die dem Französischen mächtig sind, werden peut-être die französische Version besser verstehen als die ostösterreichische, aber sie werden selber sehen. Wenn Sie eine deutsche Übersetzung haben wollen, können Sie sich sicher unter die E-Mail-Adresse melden. Aber genau, mehr dazu im E-Mail-Verkehr, ich denke. Es ist der Text, der heißt Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça, que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y peux rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'aimais quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Il n'y peut rien changer. Ich bin wie ich bin. Ich bin so gemacht. Wenn ich lachen will, lache ich laut. Ich hab die gern, die mich gern haben. Was kann ich dafür, wenn's nicht alle dieselben sind, die ich gern hab? Ich bin wie ich bin. Ich bin so gemacht. Was wollt's mehr? Was wollt's von mir? Ich bin gemacht zum Gefallen und kann nix dagegen tun. Meine Stäckel sind zu hoch, mein Teil ist zu schmal, meine Brust ist zu fest, meine Augenringe zu finster. Und jetzt? Was geht euch das an? Ich bin, wie ich bin. Ich gefall, wie mir gefall. Was geht euch das an? Was mir passiert ist. Ja, ich hab wen gern gehabt. Ja, mich hat wer gern gehabt. Wir Kinder, die sie gern haben. Einfach gern haben, Kinder. Gern haben. Gern haben. Warum mir ausfratscheln? Ich bin da zu euch gefallen und kann nix dagegen tun. Merci beaucoup. Und nun viel Spaß beim weiteren Zuhören.